Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung fanden vom 5. bis zum 8. Juli in Guinea und Indonesien die Veranstaltungen für die Besichtigung der Kim Il-sung-Gewächshäuser statt. In den Kim Il-sung-Gewächshäusern waren die Fotos über die revolutionären Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Dabei waren zur Schau gestellt ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Fotos über die Kim Il-sungen, die getragen vom glühenden Verehrungsgefühl der Völker der Welt voll zur Blüte kamen, und die Urkunden und Medaillen der weltberühmten Blütenpflanzenmessen und Ausstellungen für diese Blume, und die Bücher und Fotos über das Songun Korea, das mit dem Tag einen großen Sprung macht. Die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen dieser Länder besuchten die Gewächshäuser.